Mütterchen, fließe dahin. Dich will ich schützen, solange ich bin. Sollte dir jemand ein Leid antun, auf deinem Grunde wird er ruhen. Sollte dir jemand ein Leid antun, auf deinem Grunde wird er ruhen. Volga, Mütterchen, du weißt noch gut, wie sich dein Wasser einst färbte mit Blut. Kennst jede einzelne Heldentat deiner Söhne von Stalingrad. Volga, Mütterchen, schön ist die Stadt, die viele Blumen und Kinder hat. Dass sie gut wachsen, ich mein Leben ein. Volga, Mütterchen, fließe dahin. Dich will ich schützen, solange ich bin. Sollte dir jemand ein Leid antun, auf deinem Grund.